Kapitel 44. Ein scheinbares Paradox. Die Bibel lehrt ganz klar, dass es Gottes Verlangen ist, uns finanziell zu segnen und uns Gelingen zu schenken. Und gleichzeitig lehrt sie uns, uns nicht nach finanziellem Segen auszustrecken. Macht das Sinn? Wenn Gott uns finanziell segnen möchte, sollten wir uns dann nicht nach dem ausstrecken, was er für uns hat. Die Bibel indessen lehrt uns, dies nicht zu tun. In Matthäus 6, 25 bis 36, was wir uns schon früher angeschaut haben, stellt Jesus fest, als es um materielle Versorgung geht. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Gleich im nächsten Satz fügt er hinzu: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden, Mt. 6, 33. Jesus sagt mit anderen Worten: Trachte nicht nach materieller Versorgung, Segen oder Wohlstand, sondern trachte nach meinem Reich. Er fügt die Verheißung hinzu, dass wir, wenn wir zuerst sein Reich suchen und nicht materielle Versorgung, uns all die materiellen Dinge hinzugefügt würden. Es ist wunderbar zu wissen, dass Gott selber all die Verheißungen über Wohlstand und Segen unserem Leben hinzufügen wird und wir deshalb nicht selber danach streben brauchen. Wenn du wirklich an Gottes übernatürliche Versorgung, an Wohlstand und Segen glaubst, wirst du voller Frieden sein, wissend, dass es keinerlei Anstrengung deinerseits braucht, um das alles empfangen zu können. Menschen, die noch immer nach Reichtum und Wohlstand trachten, glauben nicht wirklich an Gottes übernatürliche Versorgung. Das ist eins dieser vielen wunderbaren Paradoxe in der Schrift. Ich möchte noch ein paar weitere erwähnen: Wenn du wahres Leben finden willst, musst du es um Jesu Willen verlieren. Wenn du vom Herrn erhoben werden willst, musst du dich zuerst selber demütigen. Wenn du empfangen möchtest, musst du zuerst geben, was du hast. Ich liebe die Paradoxe im Reich Gottes. Gottes Gerechtigkeit suchen. Es ist sehr interessant, dass Jesus sagt, die Heiden trachten nach materiellen Dingen, dann sagt er uns, wir sollen nach zwei Dingen trachten, nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Es gibt viele Christen, die aufrichtig nach dem Reich Gottes trachten und dennoch finanziell nicht gesegnet sind. Woran liegt das? Ist die Schrift nicht wahr? Wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, werden uns dann die materiellen Segnungen nicht hinzugefügt. Natürlich ist diese Schriftstelle wahr. Aber die Schrift sagt uns nicht nur, dass wir zuerst das Reich Gottes suchen sollen, sondern sie sagt uns auch, dass wir zuerst nach seiner Gerechtigkeit trachten sollen. Es ist traurig zu sehen, wie viele Christen noch immer auf ihre eigenen Werke vertrauen in der Hoffnung, sie würden von Gott angenommen und als gerecht befunden werden. Die Verheißung in Matthäus 6,33 wird sich nur erfüllen, wenn du willig bist, beide Voraussetzungen zu erfüllen. Du musst nicht nur zuerst nach seinem Reich trachten, sondern auch nach seiner Gerechtigkeit. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, dass ich mich von ganzem Herzen nach ihr sehne und ausstrecke und glaube, dass keine eigene Gerechtigkeit in mir ist. Meine ganze Gerechtigkeit ist in Jesus Christus, durch seinen Tod und das vollendete Werk am Kreuz. Wenn es das ist, wonach mein Herz aufrichtig trachtet, dann werde ich die Realität aus Matthäus 6, 33 erleben. Denn ich weiß, dass wenn wir Jesus Christus angenommen haben, Versorgung mit inbegriffen ist. Wenn dein Herz nicht davon überzeugt ist, dass du absolut gerecht bist, unabhängig von deinen eigenen Werken, dann wirst du immer zweifeln, ob du es wirklich wert bist, von Gott gesegnet und mit Gelingen beschenkt zu werden.